Um der Liebe willen. Aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Um der Liebe willen. Ein paar Verlorene, die in ihrem Wahne verpfänden Gut und Blut für ihre Fahne. Verirrte Märtyrer, die sich verpflichtet, am Pfahl zu sterben, den sie sich errichtet. Ihr hört sie nicht an Kreuz- und Altarstufen, wie Sünder hingestreckt um Gnade rufen. Im Land der Knechte tragen sie mit Würde und aufrecht ihre unsichtbare Bürde und büßen ohne Schuld und ohne Reue mit ihrem Leben schweigend ihre Treue. Ende von Um der Liebe willen.